Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie zu unserem Hörspielabend. Heute möchten wir Ihnen noch einmal das Hörspiel Maxine von Wolfgang Hildesheimer vorstellen, das 1969 im Norddeutschen Rundfunk entstanden ist. Es führt uns an den Rand der bewohnten Erde. Dort, wo die Wüste beginnt und alle Wege enden, steht ein verschlissenes Hotel. In der Kellerbar waltet die Wirtin Maxine, eine Türhüterin vor dem Nichts, die dafür sorgt, dass ihre Gäste, die Wüstengänger, leicht davongehen, ohne das schwere Gepäck ihrer Lebensgeschichte. Hören Sie nun Maxine von Wolfgang Hildesheimer in der Inszenierung von Fritz Schröder-Jahn mit Horst Frank und Juana Maria Gorwin in den Hauptrollen. Endlich in der Wüste. Endlich Ruhe vor anderen. Aber nicht vor mir selbst. Auch hier am Rande der Welt wird meine böse Tagesstunde kommen. Vor allen Schrecknissen kann ich fliehen, bin ich geflohen. Aber meine böse Stunde holt mich ein. Überall. Überall dieses Grauen, wenn der späte Nachmittag sich zu frühem Abend verfärbt, überall das Gleiche. Drinnen und draußen, im Gras und im Sand und im Schnee. Es kommt. Unfehlbar. Ich denke an diesen griechischen Jüngling, wie hieß er noch? Ganymed war es nicht, er war mit anderem beschäftigt. Er erschrak, als die Dämmerung ihm entgegenzog. Er lief vor ihr davon. Sie holte ihn nicht ein, er lief schnell. Aber er musste mehrmals um die Erdkugel laufen und erst als er erschöpft zusammenbrach, wurde es dunkel über ihm. Die Dämmerung hatte gesiegt. Die Erde ist rund. Das waren seine letzten Worte, aber seine Stimme war schon erstorben, als hörte ihn niemand. Daher kam die Erkenntnis auch erst so viel später. Genützt hat sie nicht. Im Gegenteil, hielten wir die Erde noch für flach, so konnten wir auf einen letzten Schritt hoffen, den Himmel ein wenig anheben und hinab von der Platte und hinaus. Ein endgültiger, erlösender Fall. Nun gut, hier darf ich denken, die Erde sei flach. Der Himmel lässt sich nicht lüpfen, aber ich bin mit dem Rücken am Rand und sicherer als in der Mitte. Hier bleibe ich. Alles ist ausgepackt, ich bin in meinem Zimmer eingerichtet. Hin und da also in die Schankstube. Oder nennt man es hier nicht so? Nein, hier nicht Schankstuben. Das gab es in den Ländern, die ich hinter mir habe. Hier nennt man es anders. Aber auch hier werde ich diese elende Stunde nicht besser ertragen als anderswo. Dieses Stadium im zyklischen Ablauf des Tages. Nur hält die Zeit hier ein wenig länger still. Das sind die Tücken des Tages. Er richtet sich nicht nach der Uhr, er springt. Die Uhr ist nur eine Erfindung, um ihn durch Einteilung erträglicher zu machen. Das also ist die Schankstube. Oder sagen wir besser die Bar. Geräumig. Aber verkommen. Halb Karawanserei, halb Bretterverschlag, alles mit Stoff verhängt. Eine Oase in die Wüste gezwängt. Ein getarnter Verhau, um ihr Trotz zu bieten. Aus Behausung dieser Art spricht der Wunsch der Bewohner, nicht dort zu sein, wo sie sind. Aber mir ist es recht. Die Wahlheimat des Deserteurs. Durch den zerschlissenen Stoff sinkt die Hitze. Der helle Schrecken schimmert durch die Fenster. Aber ruhig jetzt, es ist nicht hell, es ist eher dunkel und ich bin freiwillig hier, es ist besser als anderswo. Schemel, Bänke und Kissen, Viele küssen. Gut so. Das erzeugt eine weiche Schwüle. Eine Ruhe. Gegen Nacht werden Säufer auf Kissen sinken, Gestrandete. Flüchtlinge wie ich. Warte nur, balde liegst du hier auch. Ein guter Gedanke. Noch liegen Katzen auf den Kissen, ziemlich viele. 11. Alle in sich gerollt, keiner sieht mich an. Auch aus der Tierwelt keine Teilnahme an meiner bösen Stunde. Ich bin allein. Auf den Schemeln Aschenbecher. Campari steht darauf. Als sei ich zur Erholung hier. In der Ecke ein Kleiderständer mit vielen Haken, ein verdorrter Baum. An einem Haken hängt ein Damenhut. Dunkelviolett. Glänzend steif. Mit weißem Velour besetzt, eine stilisierte Rose darauf, ein weißer Schleier daran. Ein ausgetüfteltes Ding. Von Meisterhand geformt. Ein Relikt. Ein Anhaltspunkt. Der Hut ist von Arge Tarup. Maxine? Ich habe sie gar nicht gesehen. Aber ich sie. Der Hut ist von Arge Tarup. Ein Modell von 1935. 1935 war ein gutes Jahr für Hüte. Wallin war schon am Abstieg. Seine breiten Ränder waren ein Irrtum. Aber es war Tarups Glanzzeit, der Gipfel seines Schaffens. Man sieht es, dies ist ein Meisterwerk. Die Kreation eines ehemals modernen dänischen Modisten, Hutmacher der Königin Mary und ihrer Schwiegertochter. Das Ziel meiner letzten Reise wird gekennzeichnet durch einen alten Hut. Der Hut gehörte Königin Mary. Sie hat ihn beim Rennen in Ascot getragen. Dann wurde er versteigert. Ein Sammler königlicher Hüte hat ihn mir vermacht. Sein kostbarstes Stück war das Samtbarett Karls des V. Er trug es immer in einer Hutschachtel mit sich. Maxine beginnt mich zu beschäftigen. Sie sitzt hinter der Theke, hat getrunken, wird bis an ihr Ende weiter trinken. Später hat er sich aufgehängt. Wer? Der Sammler. Maxines Frisur löst sich auf. Strähnen hängen ins Gesicht. Der Kopf liegt wie vom Körper gelöst auf ihren Armen, die Arme auf der nassen Platte. So hat sie mich, ohne den Kopf zu bewegen, mit den Augen verfolgt und verfolgt mich weiter. Sie nimmt an meinen Entdeckungen teil. Ein hölzernes Podest, weiß gestrichen. Früher gewiss Untersatz einer Zimmerpalme, aber wo? Darauf einer Schreibmaschine. Uralt, zernagt, angefressen, fast aufgeweicht. Vielleicht hat sie jahrelang im Meerwasser gelegen, von Fischen angebissen. Es gibt ja Fische, die sich in Schwärmen auf Metall stürzen. So sind schon gesunkene Kursdampfer verschwunden, haben sich den Tauchern entzogen. Die zweite Remington, die jemals gebaut wurde. Wo ist die erste? Das fragen alle. Schon falle ich in ein Fach. Nicht ich untersuche hier. Maxine ist es, die untersucht und einordnet. Sie registriert ihre Exemplare. Die erste ist im Museum von Cincinnati. Aber Alain meint, es sei eine Fälschung. Alain ist, glaube ich, der Wirt. Auch er wird interessant. Ich gehe weiter. In Erwartung, wie im Museum. Maxine rührt sich nicht, die Katzen auch nicht. An den Wänden, auf Sims und Theke, in Nischen und Ecken stehen oder hängen gerahmte Fotografien. Als sei es die Aufgabe des Raumes, Vergangenheiten zu spiegeln. Leute zu zweit und zu dritt in den 20er und 30er Jahren. Und die Katzen darunter. Schwere Mutterkatzen, mächtige Kater, rothaarige, riesige Kellerkinder. Viele Katzen. Ich meine, genug Katzen. Es waren mehr. Es waren 34. Ist das nicht fast zu viel? Das war in Apt. Apt? Das liegt, wenn ich mich recht erinnere, in der Provence. Ja. Da ist natürlich manche Katze bei dem Umzug draufgegangen. Mich wundert, dass 11 ihn überlebt haben. Es waren vielleicht auch zu viele. Die späte Erkenntnis einer Mutter, die alternd nicht mehr versteht, wieso sie so viele Kinder hat großziehen können. Ob Maxine Kinder hat? Lieber nicht fragen. Mehr als 20 Katzen waren nicht erlaubt in Frankreich. Nach einem Gesetz von 1904. Es ist dort noch in Kraft. Es hat starke Befürworter im Parlament. Meist Vogelfreunde oder Vogelfresser der bürgerlichen Rechten. Natürlich, man könnte sagen, 20 Katzen sind genug. Aber man will sich doch nicht vorschreiben lassen, wie viele Katzen man haben darf. Ich wurde auch bespitzelt. Nachbarn, denen ich nicht gefiel. Ich habe Nachbarn nie gefallen. Versuchten, meine Katzen zu zählen. Und beinahe hätten sie es geschafft. Meine Katzen saßen immer an den Fenstern. Und ich sah die Leute hinter Bäumen und Fenstern gegenüberstehen und zählen. Schließlich öffnete ich nur noch ein einziges Fenster. An dem konnten immer nur 6 Katzen auf einmal sitzen. Ich musste natürlich die Mischung bunt halten. Es waren nämlich alle Farben vertreten. Es wäre nicht gut gewesen, wenn plötzlich alle Katzen am Fenster rot oder schwarz-weiß gewesen wären. Hier habe ich wenigstens keine Nachbarn. Maxine trinkt. Sie hebt den Kopf nur so weit, dass der Mund den Rand des Glases erreicht. Sie trinkt in kleinen Schlucken. Einen Schluck für jede Katze, die zwischen Abt und der Wüste auf der Strecke geblieben ist. Was ist das, was Sie trinken? Pernod. Das habe ich viele Jahre nicht getrunken. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Gott sei Dank gibt es das noch. Und was soll ich trinken? Ich habe mein Leben lang Rotwein getrunken. Nur so bin ich mit allem noch einigermaßen fertig geworden. Hier brauche ich mit nichts mehr fertig zu werden. Außer mit meiner bösen Stunde. Ich möchte gern weiter Rotwein trinken, aber ich fürchte den Wein hier. Gewiss ist er schlecht. Kommt aus Afrika oder aus irgendeinem finsteren Trappistenkloster an einem anderen Rand der Wüste. Die Traube ist von den schmutzigen Füßen straffälliger Trappisten getreten. Einen kannte ich. Er hatte hinter den Bienenhäusern irgendwo den Sohn des Präfekten verführt. War aber so übel nicht. Er zitierte gern Rimbaud. Dennoch, keinen Rotwein hier. Gleich mit anderem beginnen. Man wächst hinein. Einen Pernod bitte, Maxine. Mit Wasser? Bitte. Maxine schenkt ein, gießt Wasser dazu aus einem Krug, auf dem steht Cadillac. Auf anderen steht Lord Richmond oder Ballantyne. Oder es sind Bilder darauf. Der ewig laufende Johnny Walker. Auch Bierkrüge sind da. Mit Bildern von Churchill, Stanley Baldwin, vom Münchner Kindl. Dem Berliner Bären, König Georg VI. Und seiner Königin mit einem Hut von Arge Torup. Ich trinke einen Schluck. Maxine trinkt. Und jetzt erst sehe ich, in ihrem Glas steckt ein kleiner silberner Löffel. Er klimpert, wenn sie den Mund ans Glas legt. Maxine sieht meinen Blick, nimmt den Löffel heraus und hält ihn mir hin. Ein Zierlöffel. Handarbeit. Fein geschmiedet. Ein Geschenk. Ich war ein sehr schönes Kind. Hier. Sie sehen mich als Kind von 5 Jahren. Schön, nicht wahr? Bezaubernd. Ist das Ihre Mutter? Ja. Sie war Schauspielerin. Berühmt als heilige Johanna. So, wie hieß sie? Ich war so schön, dass man sich auf der Straße nach mir umdrehte. Das war in London. Ich fuhr mit meiner Mutter im Omnibus. Wir fuhren oben, wo man hoch über der Straße sitzt. Und plötzlich neigt sich ein älterer Herr zu mir herab und steckt mir diesen Löffel in die Hand. Ich glaube, ich habe von dem Mann gelesen. Ein Kinderarzt, glaube ich, der... Er war Kinderarzt, sagt er zu meiner Mutter. Er selbst habe keine Kinder. Und wenn er ein schönes Kind sehe, ja, natürlich nur ein ungewöhnlich schönes Kind, dann schenke er ihm einen silbernen Löffel. Er hatte sie nach eigenem Entwurf herstellen lassen. Für besonders schöne Kinder, so wie mich. Aha. Ich wusste nicht, dass er sie auch Mädchen schenkte. Ich war erst das vierte Kind, dem er einen Löffel geschenkt hatte. Dabei hatte er seinen Beruf schon lange aufgegeben. Vielleicht waren ihm die Kinder seiner Praxis nicht schön genug. Oder er mochte nur gesunde Kinder. Ich war damals noch gesund. Soweit man überhaupt gesund ist. Schon seit Jahren fuhr er im Autobus. Immer auf der Suche nach schönen Kindern. Den ganzen Tag fuhr er. Er hatte ein Dauerbillett und alle Taschen voller Löffel. Man sah die Beulen an seinen Jacken. Aber das störte ihn nicht. Maxine schweigt und betrachtet den Löffel, als sei er ein Ebenbild des Mannes. Wendet den Bilderrahmen um und versinkt in Betrachtung des Kindes, das sie einst war. Schön und gesund. Die Katzen schlafen. Die Wände stemmen sich gegen die Hitze draußen. Vielleicht wird es draußen auch schon dunkler. Vielleicht zieht schon ein Wind über die Wüste, zieht über uns hinweg und hinein in die Welt, aus der ich komme. Als Scirocco oder als Föhn oder als Kamsin. Ich kenne mich hier noch nicht aus. Er hat einen Regenschirm mit Elfenbeingriff und einen schmutzigen Regenmantel. Auch dessen Taschen voller Löffel. Er hatte eben mit mehr schönen Kindern gerechnet, als es gibt. Anthony hatte einen. Wer war das? Ich traf ihn erst 15 Jahre später in Griechenland. Er wollte dort malen, aber er malte nicht. Er hatte den gleichen Löffel von demselben Mann. Der wievielte war das? Oder fragen das alle? Maxine schweigt wieder. Sie hängt Erinnerungen nach. Wahrscheinlich an Anthony. Über den ich ohne Zweifel mehr erfahren werde. Das mit den Löffeln habe ich vor langer Zeit gelesen. Ein alternder Kinderarzt. Man fand ihn eines frühen Morgens in der Wohnung eines jungen Mannes, wahrscheinlich eines, dem er in früheren Jahren einen silbernen Löffel geschenkt hatte, mit eingeschlagenem Schädel. Nur mit einer Unterhose bekleidet. So endete sein Verlangen nach Schönheit. Aber nichts davon jetzt zu Maxine. Sie zieht einer zarteren Seite nach. Ihre Gestalten sind jetzt verklärt. Sie schenkt sich das Glas voll. So nähert sie sich dem gefährlichen Gipfel ihres Tageslaufes. Ich halte ihr mein Glas hin. Sie verschüttet nichts, aber ich sehe sie abschweifen, während sie gießt. Sie ist bei Anthony. Ich halte Ausschau nach anderen Verkörperungen und sehe auf Katzen. Kissen, Pokale, Campari, Cathy's Sarg. Tarops letzten Hut, Becher mit Ansichten von Lourdes und Breiten, Pariser Weltausstellung. Ursprünge, die weit zurückliegen für Maxine und für mich. Wir haben beide etwa das gleiche Alter. Die gleiche Entfernung vom Anfang. Maxine trinkt, schenkt sich wieder ein. Ihre Bewegungen werden sparsamer. Sie zieht eine weitere Fotografie heran, ihr Blick versinkt in Betrachtung. Anthony, denke ich, aber er ist es nicht. Ich sehe, es ist eine Dame. Vielleicht diese Mutter, eine dominierende Mama, noch schön, diesmal groß und gewaltig. Vor einem gemalten Waldstück im Hintergrund ein See mit Schwänen. Meine Mutter, sie war Sängerin. Eine sehr gute Sängerin. Mezzosopran. Sie hat in der Opera Comique di Carmen gesungen. Sie war übrigens Amerikanerin, aus Oklahoma. Und ich versenke mich in das Bild und versuche in der schönen, großen, zweifelhaften Mama gleichzeitig die Amerikanerin aus Oklahoma und die Carmen zu erkennen. Wie hieß sie? Mein Vater war Spanier. Er besaß Wälder von Korkeichen. Man konnte sich zwischen ihnen verlaufen. Er hatte auch eine Quecksilberquelle. Und ich sehe Maxine als Kind, wie sie sich im Kork verläuft, der die Akustik dämpft. Höre ein Rufen nach ihr und das Echo zwischen den elastischen Stämmen. Meine Mutter war eine sehr gute Sängerin. Koloratursopran. Zu ihrer besten Zeit erreichte sie mühelos das hohe S und das dreigestrichene Cis. Wie hieß ihre Mutter, Maxine? Sie war Amerikanerin. Aus West Virginia. Irischer Herkunft. Mein Vater war von Adel. Ein Düsselincourt, aber der verkommene Zweig, der schon unter Ludwig dem 19. in Ungnade gefallen war, weil wir uns zu Sprechern für die gestrandeten Kreuzfahrerwitwen machten. Ich wusste nicht, dass Ludwig der 19. ein Feind der Kreuzfahrerwitwen war. 7 fette Jahre hat ihn meine Mutter von ihrem Ruhm ernährt. Das war in Paris. Die letzten Jahre sprachen sie allerdings nicht mehr miteinander. Sie verkehrten nur noch brieflich. Ich musste oft die Briefe tragen. Zuerst durch das Haus, von einem Zimmer ins andere. Es war ein großes Haus. Ich kam an großen, dunklen Möbeln vorbei, die mich einfangen wollten. Dann vom Haus in seine Wohnung. Dann von einer Wohnung in sein Zimmer irgendwo bei den Fischmärkten. Es wurden immer trübere Räume. Er sank immer tiefer. Und schließlich sank er in den Keller. Ich warf die Briefe nur noch durch das Straßengitter ins Kellerfenster. Hier bin ich mit einem Brief. Maxine, vielleicht im Alter von 6, Pagenfrisur, Stallenschuhe. Im Atelier vor einer gemalten Straße, im Arm eine große Zuckertüte, wie am ersten Schultag. Das Bild des adligen, verarmten Vaters, der seinen Arm durch das Kellerfenster streckt, ist entschwunden. Die schöne Mutter mit dem dreigestrichenen Cis wankt. Mein Vater sah sehr gut aus. Er nahm an Begräbnissen teil. Er vermietete sich an Hinterbliebene. Adel war für diese Zwecke sehr gesucht. Auch verarmter Adel in Ungnade? Auf einem Kissen aus blauem Samt trug er die Orden des Verblichenen hinter dem Sarg her. Zu seiner besten Zeit war er der Glanzpunkt vieler Leichenzüge. Auch bei dem Essen nachher machte er eine gute Figur. 2 hatte der Ex-Kaiserin Zita gegenüber gesessen. Sie bekam natürlich mehr als er. Die Habsburger nehmen niemals weniger als 100 Francs pro Begräbnis und ein 7-gängiges Essen. Mein Vater bekam nur 50 Francs. Er fand es ungerecht. Er sagte, ein Mensch sei so gut wie der andere. Aber er kam oft auf 10 Begräbnisse pro Woche. Dann verkam er, pflegte sich nicht mehr, bekam nur noch 10 Francs pro Leiche und aß mit dem Leichenkutscher Fischsuppe im Wirtshaus. Fischsuppe kann sehr gut sein, allerdings mit einem Leichenkutscher. Ich sehe das Wirtshaus. Es steht an einer schmutzigen Ecke im 18. Arrondissement. Sehe die Kutscher dort beim Rotwein sitzen. Ich sehe sie auch beim Rotwein. Draußen steht ein Pomfinebre-Wagen. Der Gaul hat einen Futtersack umgehängt, ist alt. Bald wird er selbst gegessen. Aber Maxines Vater sehe ich nicht. Ich sehe nur Maxine, wie sie ihn sieht. Meine Mutter war eine der größten Künstlerinnen ihrer Zeit. Wie hieß sie eigentlich? Es gibt noch eine Schallplatte von ihr. Der Schwanensee von Tschaikowski. Sie hätten sie sehen sollen. Sie schwebte sekundenlang in der Luft. Ihr Pas de Deux mit Serge Liffard. Er betete sie an. Hatte ihr sogar einen kleinen Altar errichtet. Dann brach er sich bei einer Gala-Vorstellung zu Ehren irgendeines greisen Monarchen in Rio de Janeiro einen Zeh. Danach war er nicht mehr der gleiche. Er verkam. Wie mein Vater. Der war ein gesuchtes Mannequin für Whisky. Man sah ihn in allen Zeitungen. Meist für Bourbon. Er hatte einen grauen Schnurrbart und hielt das gefüllte Glas in Stirnhöhe. Man sah die Augen gebrochen durch die Eisstücke im Glas. Maxine setzt ab. Sie wird müde. Die Umgebung fängt mich wieder ein. Der Raum. Er atmet ruhig mit 11 Katzenlungen. Die Bilder sehen mich still an. Alle Zeichen warten auf Entzifferung ohne Eile. Wenn nicht heute, dann morgen. In einer Woche, in einem Monat. Ich bleibe ja hier. Ich bin am Ziel. An den Rand der Welt gelangt. Meine Mutter war Sängerin. Was hat sie gesungen? Die Carmen an der Metropolitan in New York. Und die Aida. Sie hatte eine wunderbare, reiche Stimme. Ein unerhörtes Register. Und sie war sehr schön. Die Männer lagen ihr zu Füßen. Manchen Dirigenten zitterte der Taktstock, wenn sie sang. Rockefeller, Morgan und der Herzog von Alba haben sie sich aus den Händen gerissen. Aureliano Pertile hat sich ihretwegen erhängt. Am Schnürboden der Mailänder Scala. Wer war das, Pertile? Ein Sänger? Ein Tenor? Aber Maxine wühlt schon wieder im Fach unter der Theke, sucht wohl neue Fotografien. Den Vater hinter erhobenem Glas mit grauem Schnurrbart, die Mutter im Stil der Zeit mit Glanzhaar, Rosenmündchen oder mit Kastagnetten als Carmen. Aber nein, das kommt nicht. Es kommt ein Tuch hervor. Fadenscheinig, zerschlissen, farblos. Früher vielleicht weiß oder blau. Ohne Zweifel ein Gegenstand der Erinnerung. Zu anderem taugt es nicht. Es ist zerrissen, feucht. Tränen vieler Tage sind an ihm noch nicht getrocknet. Und plötzlich ist Maxine allein. Sie schließt die Augen. Es fließt etwas aus dem Tuch in sie über. Ich bin Zeuge einer kurzen Entrückung. Dann öffnet sie die Augen und ich sehe, dass sie nach peinlicher Selbstbefragung zu dem Entschluss gelangt ist, zu sprechen. Das war ein später Nachmittag. Am Strand von Faleron. Es war sehr heiß. So heiß wie hier. Oder noch heißer. Denn es war feucht. Wir lagen am Wasser. Und es war gut. Wir lagen im Sand. Hier liegt man nicht im Sand. Zumindest nicht, solange man noch lebt. Man weiß nicht, was einen von unten berührt. Aber am Meer braucht man nur die Hand in den Sand zu drücken. Und in dem Loch entsteht ein See. Sie trinkt einen Schluck und ist wieder entrückt. Sie ist an ihrem Strand. Und ich sehe die handgroßen Pfützen entstehen, das Einsickern des Wassers klar über dem Sand. Ich sehe Faleron. Das meine und damit wahrscheinlich auch das ihre. Jetzt ist es gewiss anders. Ich sehe Holzgerüste auf den Sand gesetzt, an Drähten darüber farbige Glühbirnen, drei alte Stühle, angeschwemmte Bruchstücke. Ein altes, aber niemals verbrauchtes Meer. Ich sehe Maxine dort sitzen und ich sehe mich dort sitzen, mich weit in der Ferne. Aber in Wirklichkeit bin ich hier und Maxine auch, beide durch Meer und Land und Jahrzehnte von Faleron getrennt. Aber nicht aus seinem Bannkreis verschlagen. Faleron. Drei Glockenschläge und der Zauber ist vollzogen. Heute sind dort Furcht und Entsetzen zu Hause, wie überall. Aber hier nicht. Deshalb bin ich ja hier. Ja, da lagen wir. Ganz nah am Wasser. Anthony und ich. Wir waren nackt. Wir lagen, ich meine, Ich lag auf dem Rücken. Er über mir. Es war herrlich. Wir waren ineinander verhackt und verknotet. Wussten schon nicht mehr, welches Glied wem gehört. Nur von einem wussten wir genau, es gehörte ihm. Aber jetzt hatte ich es und wollte es für immer behalten. Es war heiß, aber wunderbar. Ich hatte die Augen geschlossen, wie immer in diesen Lagen, um meine Bilder selbst zu erfinden. Ich war wie auf Wellen. Die wurden immer höher. Alles um uns war still. Aber plötzlich ein Wind. Es wird kühl, eine milde, wehende Kühle über meinen Wellen. Ich öffne die Augen und sehe, da steht ein Mann über uns geneigt und fächelt uns mit diesem Tuch Luft zu. Ein Grieche mit einem großen schwarzen Schnurrbart. Er grinst mich an über Anthonys Rücken. Die Sache hat ihm Spaß gemacht, das sieht man. Er freut sich offen über seinen Beitrag an unserem Vergnügen. Dass er es verkürzt hatte, bedachte er nicht. Anthony drehte sich zwischen meinen Beinen nach ihm um. Er sah aus wie ein wildes Tier, dem ein noch wilderes Tier seine Beute entreißen will. Ich musste lachen. Dann musste auch Anthony lachen. Nackt wie er war, hob er neben sich seine Hose auf, holte Geld heraus und kaufte dem Mann das Tuch ab. Dies ist es. Sie hält das Tuch an die Wange gedrückt. Ihr Blick schweift über Meere. Er liegt auf dem Strand von Phaleron. Dann fällt ein Schleier über die Szene und löscht sie aus. Maxine ist wieder hier. Sie schenkt sich ihr Glas voll mit Pernod, kein Raum für Wasser. Ich halte ihr mein Glas hin, es kommt ein glucksender Schluck. Die Flasche ist leer. Hier, das ist meine Mutter. Sie war Engländerin. Sängerin? Sie ist Isobel Bailiff. Ein berühmter Name. Die Aida ihrer Zeit. Oh, später ist sie Lady Douglas. Mein Vater war Schotte, Sir Archibald Douglas, einer der größten Whiskytrinker seiner Zeit. Er trank ihn unverdünnt. Nach seinem Reitunfall nahm er ein wenig Wasser dazu. Als er anfing, Soda dazu zu nehmen, begann die Gesellschaft, ihn zu schneiden. Das hat er nicht überlebt. Er begann zu trinken. Meine Mutter hat in Bayreuth die Walküre gesungen und in Lohengrin. Sie hatte eine herrliche Stimme. Zu ihrer besten Zeit erreichte sie mühelos das hohe M und an manchen Tagen das viergestrichene Gess. Das hatte zuvor nur Paganini erreicht. Sie hatte immer einen Korb voll Trinkeier in ihrer Garderobe. Später verlor sie ihr Register, sie aß zu viele Nüsse. Sie ist Nelly Melba. Ich selbst heiße Maxine, aber nicht wirklich. In Wirklichkeit heiße ich Elsie. Etwas Besseres war meinen Eltern nicht eingefallen. Sie konnten weder lesen noch schreiben. Auch richtig sprechen konnten sie nicht. Aber da, wo sie waren, gab es auch nichts zu sagen. Es genügte, sich durch Laute verständlich zu machen. Mein Vater war Holzfäller. Er hatte 16 Kinder. Ich war das 6. oder das 8. Wir wohnten im Staate Utah, inmitten von Kiefernwäldern. Tiefe Kiefernwälder, im Sommer dunkelgrün, im Winter schwarz und weiß. Sie zogen sich über Hunderte von Kilometern. Es liegt Gewicht auf diesen Kiefern, auf der Tiefe dieser Wälder. Ich spüre sie. Das Labyrinth zwischen diesen geraden Stämmen, den weichen Boden aus Nadeln, den Duft von Jute. Der Duft. Er fällt mich an, wenn ich vor die Tür gehe. Hier in dieser elenden Wüste. Kein Baum. Nichts. Alles leer. Leer und hell. Es blendet. Es dreht einem das Herz um. Es reißt mir die Augen aus. Diese Hölle. Ihre Augen sind aufgerissen, als habe sie gehorcht, ob wirklich alles leer sei, ob nichts sich rühre. Und jetzt hebt sie die leere Pernod-Flasche über ihre Schulter und schleudert sie mit Wucht an die Wand gegenüber. Alle Katzen erheben die Köpfe, verschreckt starren sie auf den Ort des Aufpralls, auf die Scherben, aufeinander, sie blinzeln. Der Ausbruch hat ihnen den Schlaf nicht austreiben können, sie beruhigen sich. Einige legen die Köpfe zwischen die Pfoten, andere nutzen die Unterbrechung, um die Lage zu wechseln und runden sich wieder zu knollen. Das Klirren ist verhallt und es ist, als sei nichts geschehen. Nur zwischen Maxime und mir steht keine Flasche mehr. Und Maxime sieht mich an, als sehe sie mich zum ersten Mal. Als habe da vorher niemand gesessen. Wo kommen Sie eigentlich her? Eine unerwartete Frage. Eigentlich komme ich überall her. Aus Hannover, Birmingham, St. Gallen, Turin, dem Neckartal, Toulon, Zagreb zum Beispiel. Ich komme aus Utah. Meine Vorfahren hatten noch mit Pfeil und Bogen die Indianer vertrieben. Aber seitdem waren sie stumpf geworden, träge und so gut wie blind. Sie haben sich Holzhütten gebaut und sich eine Art Religion gemacht. Es sind Mormonen, sehr strenggläubig. Aber sie betreiben dabei viel Weiberei. Sie meinten, so bekämen sie mehr Kinder. Aber die Rechnung geht nicht auf. Rechnen konnten sie nämlich auch nicht. Sie meinten, dass sie ihren Glauben über die ganze Welt verbreiten könnten. Wie die Welt aussieht, wussten sie auch nicht. Ich weiß es. Ich auch. Daher bin ich hier. Na ja, der Glaube hat sich dann ja auch nicht über die ganze Welt ausgebreitet, soweit ich es beurteilen kann. Im Winter hielt man Winterschlaf mit den Bären. Es war alles weiß und hell und dunkel und ruhig. Nur manchmal knackte es im Holz. Im Sommer fällten die Männer Riesenkiefern und flößten sie den Fluss hinab. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Der Potomac oder der Mississippi oder Missouri. Ich kenne mich da nicht aus. Aber es war ein sehr breiter Fluss, das weiß ich noch. Die Ufer waren bewaldet und er hatte eine sehr starke Strömung. Meine jüngste Schwester ist hineingefallen. Am nächsten Tag schon holte man sie in Salt Lake City wieder heraus oder in Denver. So genau weiß ich es nicht mehr. Die Flöße waren sehr lang. So lang, dass, wenn sie sich vom Ufer lösten... Jetzt sehe ich den breiten Fluss und höre das Rauschen und die Rufe der mormonischen Flößer. Sie stoßen sich ab, das Mormonengebet ist verrichtet. Jeder hat die Nacht mit einer anderen Frau verbracht, zum Lobe seines Gottes ein Kind gezeugt. Ich sehe dunkelgrünen, kühlen Wald und das Wasser. Wasser. Und ich bekomme Durst, die Wüste meldet sich an mir. Ich gieße mir aus Katis Sarg lauwarmes Wasser in meinen letzten Schluck Pernod, sodass er milchig wird. Und wünsche, dass Maxine die Flasche öffne, weiß aber nicht, ob sie noch dazu fähig ist. In der Tat hat sie den Korkenzieher in der Hand, aber sie trifft mit der Spitze nicht die Mitte des Korkens. Ich nehme ihr Zieher und Flasche aus der Hand, gieße ihr ein, wenig. Aber sie merkt es nicht. Und in einem schnellen Nachgedanken der Beschämung gieße ich ihr das Glas voll. Ich bin nicht hier, um dafür zu sorgen, dass Maxine das Rechte tut. Und was ist das Rechte für sie? Trinken doch wohl. Dann gieße ich mir selbst mein Glas voll. Ich will ihr Beispiel versuchen. Du musst wieder zurück, nach einigen Tagen. Weißt, betrunken. Daher trinke ich nicht. Währenddessen saßen die Frauen schwanger vor den Holzhütten oder lagen gebärend darin. Jedes Jahr kam ein wandernder Lehrer daher. Man sah ihn von Weitem kommen. Er hüpfte über die Baumstümpfe. Dann wurde es Schulzeit. Er brachte den Halbwüchsigen in fliegendem Unterricht die Namen der amerikanischen Präsidenten bei. Das ging bis zum frühen Herbst. Wenn die ersten Zapfen fielen, ging der Lehrer wieder. Und wir vergaßen die Namen der Präsidenten. Ich habe sie alle vergessen, bis auf George Washington, Benjamin Franklin, Herbert Hoover und Conrad Hilton und Walt Whitman und wie sie alle heißen. Aber die werde ich auch noch vergessen. Ich habe ein wenig Zeit noch. Vielleicht nicht mehr viel, vielleicht nicht mehr genug, um alles zu vergessen. Und es ist ja auch lange her. Ich bin 100 Jahre alt. Dann sind wir etwa gleich alt, Reh. Im November werde ich 101. Dann wurde es wieder Winter. Der erste Schnee fiel. Die Türen wurden geschlossen. Die Männer blieben daheim. Draußen wurde es still. Wieder naht ein gefährlicher Punkt, Kontrapunkt, Bilder des Winters. In der Wüste wird selbst das hässliche Winterweiß schön. Auch für Maxine, ich sehe sie an. Letztes Jahr hatte ich einen Weihnachtsbaum. Nein. Einen wunderbaren, grünen Weihnachtsbaum. Sie macht mir Angst, Maxine. Woher kam er? So groß wie dieser Raum. Weihnachtsbäume. Dort, wo sie nicht hingehören, sind gefährlich. Wer hat ihn gebracht? Erinnern Sie sich, Maxine, es könnte wichtig sein. Ich will nicht irgendwo sein, wo Leute Weihnachtsbäume anschleppen. Aber Maxine schweigt. Ihre Gedanken sind in den Zweigen des Baumes. Er entwürdigt Maxine. Ich hätte ihr diese weinerliche Entwurzelung nicht zugetraut. Es wäre wichtig zu wissen, wer diesen Verrat begangen hat. Der wäre zu allem fähig. Weihnachtsbaum, Hausmusik, eiserne Ordnung, Verhör und Folterung, Judenmord. Ich habe ihn in mein Zimmer dort oben gebracht. Ich hatte ihn für mich allein und lag darunter tagelang und nächtelang, bis er austrocknete. Manchmal sang ich Lieder oder ich schlief. Die Nadeln fielen auf mich herab. Das Wachs tropfte von den Kerzen. Alles auf mich. Man hat mich kaum noch gefunden. Ich wollte, man hätte mich nicht gefunden. Erstickungstod unterm Weihnachtsbaum in der Wüste. Maxines verschiedene Leben verdienen ein würdigeres Ende, denke ich. Ich werde es ihr sagen. Aber nein, sie ist im Augenblick nicht anzusprechen. Ihr Kopf sinkt langsam herab, bis der Arm ihn aufnimmt. Haarsträhnen fallen in eine Lache, ihr anderer Arm wischt in einem Zirkel langsam über die Oberfläche, wischt, bevor ich es retten kann, ihr Glas von der Theke, ist zersplittert am Boden hinter dem Schanktisch. Maxine schluchzt einmal kurz auf. Aber mein Mitleid ist momentan erloschen. Dieser Schmerz ist nichts Besseres als Sehnsucht nach dem Weihnachtsbaum, denke ich. Nein. Maxines Schmerz liegt tiefer und breiter. Seine Quellen sind für mich noch gar nicht ermessbar. Wie viele Maxines gibt es? Doch nur eine einzige? Ihr Kopf hebt sich wieder, das Gesicht geht auf wie ein verquollener Mond. Der Blick führt an mir vorbei in den Raum, in dem es jetzt dunkler wird. Dunkler. Meine böse Stunde geht vorbei. Jedes Jahr kam auch ein wandernder Methodistenprediger vorbei. Er war jung und meinte es gut. Aber mit froher Botschaft war dort nicht viel auszurichten. Sie hatten schon ihre Religion. Als ich 15 war, folgte ich ihm in die Stadt. Ich weiß nicht mehr in welche, vielleicht Gettysburg oder Little Plitch oder Powderhorn. Er wollte mich zur Methodistin machen. Das ist ihm nicht gelungen. Dafür habe ich ihn zum Mann gemacht. Ich bin nämlich katholisch, erzogen im Kloster von Sacré-Cœur de Notre-Dame in Nîmes. Das war bei uns Tradition seit dem 16. Jahrhundert. 22 meiner Vorfahren waren Nonnen. Mein Vater war von hohem Adel. Er hieß Marc Annibal de Coconard. Wir hatten ein herrliches Haus an der Place de Vosges. Er trank. Ich trinke nicht. Mein Vater war ein warnendes Beispiel. Er vertrank unseren gesamten Besitz, darunter 11 Gemälde von Hyacinthe Rigaud. Sie stellten alle Ludwig den 14. dar. Auf dem einen war er nackt, mit erhobenem Schwanz. Es stammte aus der Sammlung der Madame de Staël. Später vermietete er sich als Modell an Maler. Vor allem an Malerinnen. Ich habe die Maler geliebt. Das Stichwort führt ihr wieder das Tuch ins Gesicht. Sie wischt sich Tränen damit ab. Wie viele Tränen hat es schon getrocknet? Gewiss wurde keine einzige ausgewaschen. Das Tuch enthält getrocknete Tränen vieler Dekaden. Sie tränkt. Und plötzlich greift sie nach einem der Bilderrahmen vor ihr. Diesmal zielt sie, und zwar auf einen Punkt, an dem sie ein Stück ihrer Erinnerungen sieht oder ein Stadium in einer ihrer Vergangenheiten, das getilgt werden muss. Sie wirft, und am genauen Ort, für mich nichts als ein Stück Wand, zerschellt ihr Geschoss. Diesmal sind die Katzen aufgescheucht. Verschreckt schnellen sie hoch, alle 11 auf einmal, 11 Fetzen von Samt wischen durch den Raum und sind weg. Der Vorfall ist vorbei. Maxine ist wieder ruhig. Ich gewöhne mich daran, dass jeder Ausbruch sie ein Stück zurückführt. Dann nimmt sie wieder Anlauf, entlädt sich und ist wieder ruhig. Aber die Perioden der Ruhe werden kürzer. Wie wird das enden? Es wird mit dem Ende von Maxine enden. Wo kommen Sie eigentlich her? Von Berchtesgaden und Göteborg. Und vom Trasimenischen See und aus Fulda. Auch aus Wien und aus dem Weserland. Und was wollen Sie hier? Irgendwo muss man ja sein, oder nicht? Woanders war es nicht mehr möglich. Als ob Sie das nicht wüssten, Maxine. Und was sind Sie? Vieles. Maler. Anthony war Maler. Ein sehr guter Maler. Aber er malte nicht. Ich auch nicht. Es gibt nichts zu malen. Er sagte, es gäbe nichts zu malen. Er stand vor einer leeren Leinwand oder er saß vor einem leeren Blatt Papier. Er hatte recht. Es gibt nichts zu malen. Aber damals war er der Einzige, der das wusste. Er war ihm seiner Zeit voraus? Ich erinnere mich, er hatte den Auftrag, ein Buch zu illustrieren. Ich weiß nicht mehr, was es war. Pascal oder Plato oder so etwas. Ein Fuchs kam darin vor. La Fontaine, die Fabeln. Die werden alle 5 Jahre wieder neu illustriert. Er sagte, einen Fuchs könne man heute nicht mehr zeichnen. Es sei eine Beleidigung des Fuchses. Aber er saß doch 8 Monate vor dem weißen Papier und wagte den ersten Strich nicht. Jede Woche habe ich das Papier abgestaubt. Einmal machte er einen Strich. Es war spät in der Nacht. Aber er war nicht gut. Am Tag darauf hat er ihn wieder ausradiert. Später meinte er, der Strich sei doch nicht schlecht gewesen. Er trauerte ihm nach. Dann legte er das Papier weg und saß 4 Monate vor der leeren Tischplatte. Dann nahm er das Papier wieder vor, aber es war vergeblich. Er machte einen Strich, aber der war nicht wie der erste. Er sagte, jetzt sei er befangen. Dann legte er alles weg und sah nur noch in die Zeitungen, die ich nach Hause brachte. Ich bekam sie auf dem Markt, das Gemüse war darin eingewickelt. Sie waren also alt. Und Anthony konnte auch kein Griechisch. Aber er wusste alles, was geschah. Und ahnte auch, was kommen würde. Und es ist ja auch alles gekommen. Nein. Nein, wahrhaftig. Es gibt nichts zu malen. Nichts. Allerdings, es gibt auch sonst nichts zu tun. Sonst hätte ich's ja getan. Ich auch, Maxine, ich auch. Sogar gern getan. Ich wäre nicht hier. Es gibt nichts zu tun. Und es ist ja auch niemand mehr da. Niemand. Und nichts. Jetzt fegt sie wieder mit der Hand über die Theke. Sie schiebt die Erinnerungen außer Sicht, räumt auf. Ich hebe die Flasche aus ihrer Nähe, schenke mir bei dieser Gelegenheit nach. Nichts. Niemand. Niemand mehr da. Alle haben sie ihr Maß mitbekommen. Sind erledigt. Verdorben. Zerschlagen. Wo seid ihr denn alle? Anthony? Wo? Eric? Martin? Anne? Anne? Diese Schulter? Der Hals? Alles verfallen. Verfault. Wer hat die Liebe erfunden? Die Strafe trifft alle. Alle. Jetzt wankt sie auf ihrem Hocker, als wehe sie in einem Sturm. Sie starrt verzweifelt in die Winkel des Raumes, als müsse jetzt Verflüchtigtes zu Materie werden. Und auch mir ist es, als müssten jetzt von weit die Schritte der Gerufenen sich nähern. Anthony, Anne mit dem schönen Hals und den schönen Schultern. Aber nichts nähert sich. Alles bleibt weg. Die Anrufung hat die Ferne noch vertieft. Hier sind wir beide in einem einsamen Raum, Maxime und ich, in einem Raum, der dauernd Gegenwart abstößt. Und draußen entschwebt alles in tiefe Vergangenheit. Wo kommen Sie eigentlich her? Von London. Von Faleron. Maxine steht auf. Eine Schlafwandlerin, die das zu durchwandelnde Gebiet erst ermessen muss, der Länge und der Breite nach. Dann hat sie das Ergebnis der Prüfung registriert. Sie kommt hinter dem Schanktisch hervor. Und nun erst sehe ich, dass sie groß ist, stattlich war. Ihr Bau ist schwer, ihre Kräfte sind die letzten. Jetzt tut sie den ersten Schritt von der Theke weg, stößt vor in die Freie des Raumes, die Hand lässt los. Maxine sieht sich um, entbehrt den Halt, aber zu spät. Sie wird fallen, fürchtig. Ich stehe auf, um sie zu stützen. Ich müsste allerdings wissen, wohin sie will, ob sie ein Ziel hat. Ich nehme ihren Arm. Sie ist nass unter der Achsel, der Ärmel feucht von Getränkeresten, hat ein ungeahntes Gewicht. Maxines Schwere liegt darauf. Die Stütze ist ihr willkommen und doch sieht sie mich von der Seite an wie einen Fremden. Der ich auch bin. Sie sieht durch mich hindurch auf einen Punkt hinter mir. Aber wohin? Wohin soll man denn noch in dieser gottverdammten Welt? Wer ist denn das, der sah, dass es gut war? Inzwischen ist er an der Welt blind geworden. Ich war überall. Auch im Kloster, überall. Und überall das Gleiche. Aber was ist es? Wie? Schließlich wird man selbst blind. Man stolpert, fällt, versucht wieder hochzukommen. Dann geht es wieder ein paar Schritte. Dann werden die Knie weich. Alles gibt nach. Alles gibt nach. Langsam, ganz langsam kommt einem der Boden entgegen. Und dann sieht man die Löcher. Gut, denkt man, gut. Wenigstens kann ich mir das Loch aussuchen, durch das ich sinke. Man sinkt, die Löcher kommen näher. Und dann sieht man, sie sind alle gleich. Alles gleich. Oder etwa nicht? Zuerst weiß man noch, was man will. Man denkt, es gäbe viele Möglichkeiten. Dann kommen sie. Man wählt, aber schon während man wählt, werden sie mal weniger. Dauernd verschwindet einer aus der Sicht. Und bis man sich endlich entschieden hat, ist nichts mehr da. Nichts mehr. Zu spät. Wir haben es geschafft, der Raum ist durchquert. Maxine sinkt auf einer Bank, fällt seitlich gegen Kissen, halb liegt sie jetzt. Tränen laufen ihr über das Gesicht. Das Loch. Immer näher. Man sieht es kommen. Immer größer. Man sucht ein anderes. Aber sie sind alle gleich. Noch nicht einmal seinen eigenen Tod hat man. Es haben alle den gleichen. Es ist nicht der Augenblick, ihr zu sagen, dass sie wahrscheinlich Unrecht hat. Es haben nicht alle den gleichen, noch nicht einmal alle, die fallen. Die Mörder sterben ruhiger als ihre Opfer. Wer in den Stacheldraht rennt, stirbt anders, als wer ihn hineintreibt. Aber ich habe Maxine Unrecht getan. Dies ist nicht Sehnsucht nach dem Weihnachtsbaum. Es ist Sehnsucht nach etwas anderem. Ihr Kopf sinkt in die Kissen. Sie liegt mit geschlossenen Augen, bewegt sich nicht mehr. Schlaf kommt über sie. Allein in einem Zimmer mit jemandem, der schläft, ist man einsamer als mit niemandem. Man ist in einem dauernden Zustand des Verlassenwerdens. Jeder Atemzug des Schlafenden erinnert daran. Draußen ist es nun dunkel. Und heiß. Es flimmert nicht mehr wie am Tag, es beginnt zu drücken. Das Aufgespeicherte breitet sich aus, ordnet sich zu Albträumen. Ich habe Angst vor der Nacht. Auch diese Schläferin hier macht mir Angst. Ihr Schlaf hat etwas Endgültiges. Sie schläft sich ein, sie probt, damit es ihr eines Tages gelinge, nicht mehr zu erwachen. Jemand kommt. Ich werde erlöst. Jemand wird meine böse Stunde verscheuchen. Oder sie noch böser machen. Der Wirt. Alain heißt er. Mit Schaufel und Besen. Er sieht mich nicht an. Offensichtlich hat er nichts anderes erwartet als einen einsamen fremden Gast auf einem der vier Hocker und seine Frau betrunken und schlafend auf der Bank. Er fegt stumm den Raum. Vermutlich tut er das jeden Abend um diese Stunde. Er stellt den Besen ab, kommt hinter die Theke, nimmt ein Glas vom Regal, schenkt sich ein. Steht vor mir und schweigt. Es ist an mir zu beginnen. Soll ich meine Getränke gleich bezahlen oder kommen Sie auf die Rechnung? Alain sieht mich an. Die Frage kommt ihm unerwartet. Ich habe vorgegriffen. Ich sehe sein Gesicht. Auch er hat andere Jahre gesehen, ist nicht zum Wirt geboren. Die Wirtschaft war nur ein verzweifelter Ausweg, aber an diesem Ausweg hat er sich angesiedelt. In Maxine schwillt nach Auflehnung. Bei Alain hat sich alles gelegt. Er sieht mich an, aber ich beschäftige ihn nicht. Vielleicht ist er meinesgleichen gewohnt. Andere wie ich waren hier. Nicht umsonst heißt seine Kneipe La Dernière Chance. Er weiß genug für den Rest seines Lebens. Die Reste anderer Leben gehen ihn nichts mehr an. Soll ich meine Getränke gleich bezahlen oder kommen Sie auf die Rechnung? Beides. Die Getränke kommen auf die Rechnung und die Rechnung bezahlen Sie gleich. Oder heute Abend, meinetwegen auch morgen früh. Aber nicht später. Und auf jeden Fall, bevor Sie das Haus verlassen. Warum, das brauche ich Ihnen ja nicht zu erklären. Ich sehe Ihnen an, dass Sie es so gut wissen wie ich und die paar anderen, die hier waren. Selbstverständlich bezahle ich, wann Sie wollen, meinetwegen auch sofort, obwohl ich noch etwas trinken möchte. Morgen gehen Sie in die Wüste? Ist das eine Frage? Oder ein Vorschlag oder eine Feststellung oder ein Befehl? Wozu wären Sie denn sonst gekommen? Sie gehen doch morgen in die Wüste. Gern, aber vielleicht sagen Sie mir, was ich dort soll. Eine Religion finden? Oder einen Dornbusch anzünden? Oder vielleicht kann ich etwas für Sie erledigen. Zeit habe ich. Oder ist es nur die gewohnte Frage eines Wirtes, dem das Gebiet, in dem sein Gasthaus steht, geläufig ist? Der seinen Gästen die beliebtesten Spazierwege beschreibt? Den bequemsten Weg zur Jausenstation unterhalb der kleinen Kugelspitze mit Aussicht auf das Gugelhorn? Und an schönen Tagen bis auf das Haderner Loch? Alain trinkt, sieht mich an, schätzt mich ab, sodass es mir beinahe peinlich wird. Ich muss ablenken. Wer ist das eigentlich auf dem Bild hier, diese Dame? Die Geliebte des Ex-Königs von Rumänien oder Bulgarien. Eine Amerikanerin, Sängerin? Sie ist Vladi Gerov oder Lupescu oder so ähnlich. Und wie kommt sie hierher? Maxins Sammlung. Die Dame folgte ihrem König ins Exil an den Genfer See. Dort hat sie sich in einen jungen Mann verliebt, der Damen nicht liebte, sondern es auf ihren Sohn abgesehen hatte. Der Sohn war erst 14. Der junge Mann war Architekt, hatte vor allem Möbel entworfen und sich schließlich ganz auf Beichtstühle verlegt. Seine Beichtstühle waren sehr gesucht. Der Vatikan verschenkte sie gern an folgsame Diözesen. Ein weiches Kissen für die Knie des Beichtkindes. Wenn man darauf kniete, ging mit einem kurzen Klingelsignal die Klappe hoch. In der Tür eingelassen war eine kleine Bar für den Beichtiger. Lionel hieß der Architekt und Maxine traf ihn, als sie beichten wollte. Das war ein Abt in der Provence. Er hatte den Stuhl gerade aufgestellt und saß darin, um Möglichkeiten einer Weiterentwicklung zu prüfen. Und plötzlich hörte er durch die Klappe Maxines Sünden. Die gefielen ihm. Er holte sie zu sich ins Häuschen, bewirtete sie aus der Bar und Maxine weihte ihn in Reize ein, die er zuvor verschmäht hatte. Sie sagte, es sei zwar eng, aber schön gewesen. Sie hat es dann am nächsten Tag im selben Stuhl gebeichtet. Diesmal saß ein wirklicher Priester darin. Der wollte, dass sie zu ihm hineinkomme, um ihm die Sünde vorzuspielen. Und hat sie es getan? Ja. Es war eng, aber sehr schön. Das hat sie Ihnen erzählt. Ich war der Beichtiger. Ach so. Und haben Sie ihr Absolution erteilt? Hätten Sie es nicht getan? Doch. Von Herzen. Schon ist mein Wirt mir nicht mehr fremd. Ich beginne, mich zu Hause zu fühlen. Meine böse Stunde geht vorbei. Ich sehe auf Maxine. So wie sie da liegt, wird sie einmal liegen, wenn dies alles vorbei ist. Wie eine, aus der jede Sünde entweicht. Eine, die im Tod ihre Unschuld wiedergewinnt. Erlöst. Ein Arm hängt herab. Die Hand liegt auf dem Fußboden, Handrücken nach oben. Als erwarte sie tief dort unten eine milde Gabe. Vielleicht Barmherzigkeit, wie sie es nennen. Auch Alain betrachtet jetzt Maxine. Das dauert nicht lange, ihr erster Schlaf. Sie kommt noch einmal hoch für eine Stunde, dann ist es wieder vorbei, bis in die frühen Morgenstunden. Sie schleicht dann durchs Haus. Verriegeln Sie die Tür, wenn Sie schlafen wollen, sonst kommt sie zu Ihnen und saugt Sie aus. Nicht körperlich. Zu Ihrem Körper findet Maxine immer seltener Lust, sie hat ihn verbraucht. Aber sie wird ihre Geschichte aus ihnen heraussaugen. Die eignet sie sich dann an. Bisher hat es noch nicht den Anschein. Sie braucht Zeit, sie nimmt Anlauf. Verriegeln Sie die Tür, wenn Sie nichts hergeben wollen. Die anderen haben allerdings die Tür nicht verriegelt. Die wollten ihre Geschichten loswerden, bevor sie weggingen. Wohin weggingen? Denen hat es gut getan. Ich habe sie in die Wüste laufen sehen, ohne Ballast. Den trägt jetzt Maxine. Sie ist die beste Beichtmutter der Welt, die einzige, die alles behält. Sie sehen ja, es hat sich angehäuft. Sie trägt alles für alle, sie lebt davon. Aber nicht mehr lange. Es geht jetzt zu Ende. Und mit mir auch. Er sieht in sein Glas, ist von dem Anblick befriedigt, trinkt einen Schluck. Maxine atmet tief und schwer. Sie liegt einem mächtigen Schlaf hingegeben, der dauernd von oben über sie kommt, wie eine Schar von wuchtigen Engeln. Alain betrachtet eine Fotografie. Die Ähnlichkeiten sind erst im Lauf der Zeit entstanden. Maxine gleicht sich den Bildern an, die sie sammelt. Sie tut alles ganz. Dies hier zum Beispiel soll Maxines Mutter sein. Vielleicht ist sie es, aber ich glaube nicht. Sie behauptet, sie käme aus der Musik, aber sie sieht nicht so aus. Wer das hier ist, weiß ich nicht. Jemand, der hier war, sagt, es sei seine Mutter gewesen. Ein anderer sagt, es sei seine Frau. Oder zumindest Maxine sagt, er habe gesagt, es sei seine Frau. Möglich ist es. Es geschehen hier seltsame Dinge. Der Mann war alt. Vielleicht zu alt für einen Wüstengänger. Er hätte auch in seinem Haus warten können. Aber er hatte wohl keins mehr. Ein Pole. Pianist, glaube ich. Maxine weiß die Geschichte. Sie weiß mehrere. Man kann bei ihr wählen. Maxine? Wecken Sie sie nicht. Ich kann bis morgen auf die Geschichte warten. Sie ist es gewohnt. Sie lässt sich gern wecken. Maxine! Ja? Wie war das mit dem Polen, der vor ein paar Monaten in die Wüste ging? Wer war das? Wie hieß der? Paderewski? Nein, nicht Paderewski. Das ist ein anderer. Malkuczynski. Ja, so ist er. Jan de Malkuczynski. Oh, oder nein. Henrik de Malkuczynski. Jan, das war ein anderer. Maxine steht auf, geht wankend, aber sicherer als zuvor auf die Theke zu, schenkt sich ein und sieht mich an, als habe sie mich noch nicht gesehen. Wer ist der Herr? Ein Gast, Maxine. Wie viele Pernod hat er gehabt? Was will er hier? Wahrscheinlich, was die anderen auch wollten. Und was war es, was die anderen wollten? Wie viele Pernod hat er gehabt? Zwei. Drei. Aber vielleicht hätte ich sie nicht korrigieren sollen. Es soll nicht an mir sein, Maxines Art der Rechnung bloßzustellen. Henrik de Malkuczynski. Er war Pianist. Er habe meist As-Dur-Prelude gespielt, sagt er. Er spielte sie schon mit 5 Jahren als Wunderkind in Samthöschen und Spitzenkragen. Da sehen Sie ihn auf diesem Bild. Er spielte sie mit 15 in den Konzertsälen der Welt. Und als er 50 war, spielt er sie immer noch. Ein schlimmes Schicksal. Aber nicht mehr so gut und nicht mehr so schnell. Er ließ nach. Er sagte, er habe keine Lust mehr gehabt. Maxine, du lässt nach. Hier ist keine Tragik. Die anderen Geschichten waren besser. Du selbst bist besser. Alternde Artisten, alternde Virtuosen, wie platzende Blasen sieht man sie in den Sälen der Welt zwischen Buchsbaum und Topfpflanzen, in Tonhallen und Konzerthäusern unter Büsten von Schumann und Mendelssohn und Berlioz. Ja, er ließ nach. Ja, alle lassen schließlich nach. Aber er... Plötzlich setzt Maxime ab und horcht. Auch Alain wendet den Kopf und horcht. Sie haben im Geist den Raum verlassen, sind draußen in einem für mich noch nicht erschlossenen Gebiet. Ich bin hier im Raum allein und hilflos. Draußen geht ein Wind. Er pfeift nicht, er summt. Er singt. Wird stärker, ruft mehrstimmig, sirrend, klagend, drohend. Auch ich bin jetzt draußen, außerhalb der Geborgenheit, der flatternden Gewalt preisgegeben. Vielleicht ist dies die Botschaft eines erwarteten Schrecknisses. Aber der Wind lässt nach, wird schon schwächer, zieht vorbei. Er hat uns übergangen. Maxine und Alain wenden die Köpfe ab, sehen einander kurz an, als erwarteten sie Bestätigung voneinander, dass der Schrecken nicht eingetroffen sei. Und alles ist wieder wie zuvor. Sie greifen zu den Gläsern. Ich auch. Aber er spielt ja wütend weiter. Immer lauter, sagt er. Und dann plötzlich hielten die Konzertflügel seinem Anschlag nicht mehr stand. Eines Abends brach eine schwarze Taste. Eine weiße folgte. Es rissen 2 Saiten. Es entstanden kleine Lücken im As-Dur-Prelude. Löcher, durch die er das Murmeln im Publikum hörte. Aber dachte nur, jetzt nicht aufhören, nur immer drauf, lauter, fester. Er strengte sich an, möglichst bald das Klavier ganz zu Fall zu bringen. Und das hat er auch geschafft. Als er aufstand, quollen die Gedärme aus dem Instrument. Und die Klaviatur war nur noch eine einzige zerbrochene Tonleiter. Das Publikum war begeistert. Von dem Abend an trat er als Klavierzertrümmerer auf, ließ den Instrumentenkörper schon vor seinem Auftreten ein wenig lockern, um sich nicht allzu sehr anstrengen zu müssen. Ein Prälude spielte er noch sanft und beschwingt. Dann bei der Polonaise begann es zu knacken. Die Walzer lösten bereits das Holz auf. Und wenn er fertig war, hinterließ er eine Masse, die einem Flügel nicht mehr ähnlich sah. Natürlich versagten nach ein paar Jahren seine Kräfte. Er zog sich zurück, ließ sich treiben, kam schließlich hierher und ist in der Wüste verschwunden. Ist das eine gute Geschichte? Du hast sie schon besser erzählt. Ich erinnere mich an eine Fassung mit Pferd, als ein Adjutant ihm die Noten übergab oder so ähnlich. Maxine ist müde. Sie wird dem Mann nicht mehr gerecht. Es war wohl um einiges tragischer, denke ich. Wir alle kommen darin vor. Der Mann war ein Beispiel für uns alle. Ja, wir sind ja überlebt. Werden nicht mehr gebraucht. Außer Maxine. Ich weiß nicht, ob Sie je gebraucht wurden. Ich weiß es auch nicht. Ich war immer machtlos. Ich wurde gebraucht. Und habe alles falsch gemacht. Aber dieser Pianist hatte wenigstens eine gute Methode, um es zu zeigen, dass er nicht gebraucht wurde. Er ist von hier weggegangen, ich erinnere mich. Er hatte einen Strohhut auf, trug Sandalen, ein weißes Hemd und ein paar schwarze Hosen mit einem Seidenstreifen wie von einem Frack. Er hatte einen Feldstecher bei sich und einen leeren Rucksack. Er sang, als er wegging. Was es war, weiß ich nicht. Ich verstehe nichts von Musik. Maxine übrigens auch nicht, aber sie hat sich einiges angeeignet und gebraucht es gut. Man glaubt es ihr. Man glaubt ihr alles. Bei ihr wird alles wahr. Nur diese Geschichte nicht ganz. Es war vor ein paar Monaten, dass er fortging. Jetzt ist er nur noch ein knöchernes Gerüst irgendwo im Sand. Sie werden jetzt verstehen, warum die Rechnungen hier möglichst sofort bezahlt werden müssen. Und zwar für eine Woche im Voraus. Soll ich ihm sagen, dass er sich in mir irrt? Dass es nicht meine Absicht ist, in der Wüste zu verdursten und auszutrocknen? Ich bin kein Märtyrer. Brauche mir keine Buße aufzuerlegen. Ich wundere mich, dass andere sich ihr Ende so schwer erkauft haben. Ich sollte sagen, dass ich hier bin, um endlich Ruhe zu haben. Sicherheit vor denen, die schon wieder zur Verfolgung ansetzen. Vor allen Anfechtungen der Welt. Aber diese beiden würden es mir nicht glauben. Nicht Maxine und Alain. An diesem ruhigen und mörderischen Ende der Welt. Wer freiwillig hierher kommt, denken Sie, der will weiter. Den zieht es in die Wüste hinaus. Und vielleicht hat sie recht. Ruhe bedeutet ewige Ruhe. Dies Haus hier ist etwas Halbes, nicht Leben und nicht Tod. Und doch am Rand von beidem. Beides verfügbar, zu beidem nur ein Schritt. Hier ist eine Grenze. Sie haben sich in mir geirrt, ich bin nicht... Auch Sie haben eine Geschichte. Da sehe ich Ihnen an. Eine Geschichte hat jeder. Meine Geschichte ist ähnlich der Ihren, Maxine. Sie ist anderer Leute Geschichte. Sie ist sogar besser als die Ihre. Sie ist nämlich auch anderer Völkergeschichte. Ich bin ihr nicht mehr gewachsen. Ich kann niemandem helfen. Ich kann nichts mehr sehen. Daher bin ich hier. Und daher wollen Sie in die Wüste? Daher will ich nicht in die Wüste. Ich gedachte noch ein wenig im Angesicht der Wüste zu leben. Die Freiheit vor mir. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Anderer Leute Geschichte, sagen Sie. Anderer Völkergeschichte. Wäre es wirklich die Ihre, so wären Sie gar nicht mehr hier. Sie wären gar nicht so weit gekommen. Ich sage nicht, dass Sie nicht gelitten haben. Aber es war nicht genug. Ach, darüber werde ich mich nicht mit Ihnen streiten. Ich habe... Welches Datum? Der 7. Oktober, auch der 8. November, beides vielleicht. Sie sind immer rechtzeitig ausgewichen und haben anderen Platz gemacht. Ja, das hat seine zwei Seiten. Manchmal erhalten die anderen den Lohn, manchmal aber auch den Schlag, der ihnen gilt. Das ist ungerecht. Verstehen Sie, es ist mir nicht gegeben zu handeln. Ich bin wie... Aber warum sollte ich mich Maxine gegenüber verteidigen? Sie hört mir nicht mehr zu. Sie ist gewandelt. Nicht mehr in ihrer überraschenden Nüchternheit, aber auch nicht betrunken. Sie ist in jenem Stadium, in dem Leute wie Sie sich offenbaren. Aber in einem schmalen Grat also. Und plötzlich im Besitz eines zweiten Gesichtes. Bei Ihnen ist nicht viel mitzutragen. Ihnen kann man nicht viel abnehmen. Allerdings habe ich auch keinen Platz mehr. Bei mir ist alles voll. Übervoll. Ich kann die verschiedenen Vergangenheiten schon nicht mehr recht unterscheiden. Das ist ein Zeichen. Mit mir ist es vorbei. Ich habe manchem eine Freistelle im Himmel verschafft. Da sonnen sie sich jetzt. Dafür gehe ich in die Hölle, wo ich auch hingehöre. Ich werde die Einzige nicht sein. Maxine ist jetzt in zitternder Agitation. Jetzt, vielleicht immer um diese Stunde, vielleicht immer bei nahendem Wind, spannen sich die Fäden zwischen ihr und den Verdammten und den Vergessenen, die sie gekannt hat. Manche unter dem Wind vom Sand verweht und nur noch Hügel oder schon geebnet. Ihre Skelette ragen wie Maste aus der Wüste. Andere verkommen in Kellern oder liegen trunken auf den Fußböden der Welt. Allmählich verstehe ich, wessen Leben sich jahrelang am Rande der Wüste hinzieht, um hier zu enden. Der hat genug Raum, um die aufzunehmen, die es antreibt. Allerdings gehört dazu eine Figur wie Maxine, die von je alle Modelle in sich getragen hat. Sie trinkt, steht dabei aufrecht, als sei sie ihrer Länge nach an einen Pfahl gekettet, Sünderin und Büßerin. Aber sie ist beides nicht. Eher das Gegenteil. Eine Art Heilige unter falschen Vorzeichen. Eine, die nach oben gehört, die aber freiwillig unten bleibt. Wie alle rechten Heiligen. Sie verbreiten Wahrheiten, aber die Wahrheiten wollen geschluckt sein. Auch Gott hört sie nicht gern. Maxine bewegt sich jetzt langsam vorwärts. Der Kopf ist ihr schwer und sitzt locker, wühlt in der Luft und zieht mühsam den Körper nach. Sie wird fallen. Die Fassung ist dahin. Jetzt darf man sie nicht mehr aus den Augen lassen, das weiß Allah. Er beobachtet sie, er rechnet ihre Bewegung. Noch fällt sie nicht. Fallend erreichen die Hände die nasse Platte der Theke. Auf den Armen lehnt jetzt der Oberkörper. Der Kopf wühlt weiter wie ein Ballon, der haltlos im Leeren schwebt. Ich habe nur das Leichteste erzählt. Nur das Leichteste. Das Schwere, das Wirkliche, sage ich nicht. All das, was dahinter steckt, das packe ich nicht aus. Von denen, die ich gekannt habe. Ich habe viele gekannt. Jemand muss sie ja zusammenhalten. Kein anderer wollte es sein. Da bin ich es eben gewesen. Dazu bin ich hier. Sie denken, es ist schwer, in die Wüste zu gehen. Aber es ist schwerer, hier zu bleiben. Das ist, als ob sie jeden Tag wieder in die Wüste gingen. Jeden Tag und jede Nacht sterben sie dann wieder im Bett. Ich habe mit vielen im Bett gelegen und bin gestorben. Immer denselben Tod. Aber jetzt wird es mir zu viel. Ich habe mein Leben am Ende zugebracht. Ich hatte es nicht weit. War vor den anderen da. Als sie kamen, da kannte ich es schon. Das gab ihnen das Recht, mir alles zu sagen. Die sind leicht gereist. Das Gepäck habe ich. Als stände ich an der Himmelspforte, als könnte ich hier an der allerletzten Station noch Seligkeit verkaufen. Vielleicht war es das, was ich hatte. Denn irgendetwas hatte ich. Muss irgendetwas gehabt haben. Aber jetzt habe ich es nicht mehr. Ich habe nichts mehr. Nichts. Will auch nichts mehr haben. Maxine hat ihre Szene zu Ende gespielt. Die Arme knicken. Aber noch bevor der Kopf auf die Theke fällt, fängt Alain sie von hinten auf. Er schiebt ihr den einen Arm unter die Schulter, den anderen unter die Knie und trägt sie davon. Wie eine schwere Ware, die er soeben noch einem Gast angeboten hat. Er stößt die Tür mit dem Fuß auf, wendet sich, hält sie mit dem Rücken offen, geht hindurch. Die Last ist erheblich. Maxines beinahe totes Gewicht. Ich höre seine Schritte im engen Treppenhaus verklingen, die holzbelegte Treppe hinauf. Droben öffnet sich eine Tür über diesem Raum. Schritte. Ein Fall auf ein Bett. Die Last ist abgeworfen. Eine Szene hat sich zu Ende gespielt. Es war eine wichtige Szene, die mehr als einen Lebensabschnitt ersetzt. Jetzt braucht der Rest des Stückes nicht mehr stattzufinden. Und doch, ein neuer Auftritt bereitet sich vor. Es bildet sich eine neue Figur, vielleicht aus dem Wüstensand gebacken. Ein Gast tritt ein. Ich dachte allerdings, der sei nicht mehr hier. Er hat einen alten Strohhut auf, der sich am Rand faserig auflöst und in Strähnen herabhängt. Er trägt Sandalen, keine Strümpfe, ein weißes Hemd bis zum Nabel geöffnet, eine schwarze Hose mit Seidenstreifen wie von einem Frack. Er hat einen Feldstecher an einem Riemen um den Hals und er trägt einen Rucksack. Der Rucksack ist voll. Das einzige Merkmal, das ihn von der Beschreibung Alains unterscheidet. Der polnische Klavierzertrümmerer, der vor ein paar Monaten in die Wüste gegangen ist, ist wieder hier. Er ist auferstanden. Es hat in den letzten Jahren immer weniger Dinge gegeben, über die ich mich gewundert habe. Aber jetzt scheine ich den Schritt in ein weiteres Gebiet zu tun, in dem das Unwahrscheinliche möglich, das Mögliche wahrscheinlich, das Wahrscheinliche zur Gewissheit werden. Das Gewisse ist aber schon vorbei. Abgetan. Meine ersten Stunden hier sind eine Lektion. Das aufgerührte Innen legt sich noch nicht, noch ist alles in Bewegung. Ich hoffe auf die Nacht, fürchte sie aber auch. Der Gast kommt auf die Theke zu und nickt zu mir rüber. Die Gegenwart nur eines einzigen anderen Gastes schafft etwas Gemeinsames. Ich reiche ihm stumm die Flasche. Danke, danke, ich trinke kein Pernod. Ich nehme Whisky. Ja. Also, es ist nicht anders, als ich gedacht habe. Eigenartig, aber ohne Überraschung. So, das könnte ich nicht sagen. Wieso, haben Sie auch gegraben? Ach so, nein. Graben Sie, dann werden Sie sehen, Steppenstaub, riesige Pfannen davon. Das ist doch schön. Ja, aber nicht interessant. Ich habe mehrere Pfannen überquert, schöne Windtische allerdings. Unter einem habe ich mein Zelt aufgeschlagen, Pilzfelsen. Die hat dieser Wind gebaut, auf den kann man sich verlassen. Er arbeitet besser als ein Sandstrahlgebläse. Stellen Sie einen Holztisch hinaus und ein paar Monate später haben Sie ein vierbeiniges Rippentier. Ein Skelett. Dem Wind ist es leicht, was er abträgt. Holz oder Stein oder Fleisch. Ich habe ein paar Stücke von einem Windkrater ausgebrochen, gut geformt, mit Versteinerungen. Es muss hier vor nicht allzu langer Zeit Termiten gegeben haben. Vielleicht gibt es sie noch, aber ich glaube nicht. Hier lebt nichts mehr. Große Stücke Löss, aber ich weiß noch nicht recht, wie ich sie transportieren soll. Können Sie mir wohin transportieren? Ich will nicht mit einem Sack Wüstensand ankommen. Wo ankommen? Wo gehen Sie hin? Ich habe übrigens auch einen Schädel gefunden. Die Kappe war durchlöchert. Wo gefunden? Wovon durchlöchert? Zuerst dachte ich, der Mensch habe sich erschossen oder er sei erschossen worden. Aber wozu in die Wüste gehen, um sich zu erschießen? Und wer sollte einen anderen in der Wüste erschießen? Der Wind hat die Löcher in die Knochen geblasen. Erstaunlich. Also keineswegs. 200 Jahre hat der Wind nur gebraucht, um Löcher, und zwar 15 Zentimeter tief, in das Heidelberger Schloss zu schleifen. Immerhin, eine dicke Mauer. Ein paar Millimeter Knochendecke sind in der Wüste in ein paar Monaten durchlöchert. Nur noch das Heidelberger Schloss hier in der Wüste. Auch noch der Neckar. Alt-Heidelberg, die entrinnt man nicht. Das große Fass, der Zwerg Perkeo. Ja, ich erinnere mich. Die Mauern waren von Löchern gemustert, angefressen. Vielleicht ist das Schloss inzwischen eingestürzt. Es erscheint mir beinahe wahrscheinlicher, als dass es noch steht oder dass es je gestanden hätte. Das Heidelberger Schloss ist eingestürzt. Das war der Wind. Natürlich kommt Korrosion dazu, wie hier. Hier finden Sie über viele Kilometer das Gleiche. Teilweise sind die Täler hier völlig verkittet. Echter Nagelfluh, wie man ihn selten noch findet. Fanglomerate gibt es auch an anderen Orten, dazu muss man nicht hierher kommen. Aber nachts, da leuchtet hier der Glimmersand. Er beginnt nicht weit von hier, man kann ihn von hier aus sehen. Ich weiß nicht, welche Sicht Sie aus Ihrem Fenster haben. Was bringt Sie eigentlich hierher? Auch mir hat man diesen Ort für guten Wind empfohlen. Ich habe ein Instrument konstruiert, eine vom Wind getriebene Orgel, eine Windorgel. Sie ist transportabel. Kann daher im Freien gespielt werden. Ja, natürlich, muss ja sogar im Freien gespielt werden. Ist ja eine Windorgel. Wahrhaftig, Maxine macht das besser. Mit mehr Leichtigkeit. Aber es geht. Wenn ich erst einmal angefangen habe, bin ich wie ein Schiff, das sich im Sturm hinauswagt und sich langsam stampfend den Wellen anpasst. Weiter. Nur weiter. Meine Orgel ist vom elektrischen Strom unabhängig. Der Wind fängt sich in ihrem Gebälk und wird dort nutzbar gemacht. Er gleitet also von allein in die Röhren, saugt sich hinein, filtert sich. Bedenken Sie, drei Register. Ich bin nicht sehr musikalisch. 8 Manuale, 80 Töne im Spiel des Wüstenwindes, der auch selbst seine Stimme mitbringt. Davon verspreche ich mir ein unerhörtes Konzert. Gewiss, niemand wird da sein, um es zu hören, aber das macht die Musik nicht schlechter, eher besser. Der Transport hierher wird einige Schwierigkeiten machen, vor allem die feineren Register, Salicet, Nisat, Pansburd, und die sind nämlich aus Glas. Ich habe das verwirklicht, was schon Buxtehude angestrebt hat. Aber ich habe alles verpackt. Ich nehme an, dass es dieser Tage ankommen wird. Wahrscheinlich Donnerstag. Maxine meint, hier sei jener Tag Donnerstag. Maxine irrt sich manchmal. Das war auch mein Eindruck. Es freut mich, dass Sie ihn bestätigen. Sie freut sich aber auf Ihre Orgel. Sie ist musikalisch. Wusste sie denn schon von meiner? Sie hat mir davon erzählt. Und auch von Ihnen. Sie sind also der Orgelbauer. Ich bin aber erst vor ein paar Stunden angekommen. So, ich bin schon einige Zeit hier. Maxine wird erstaunt sein, Sie wiederzusehen. Maxine ist nie erstaunt. Auch ich bin erstaunt, Sie zu. Das ist am Anfang immer so. Ich dachte, der Anfang sei hier auch gleich das Ende. So ist es auch. Ist Maxine schon im Bett? Ich denke, ja, zumindest auf dem Bett. Betrunken? Völlig. Gehen Sie zu ihr hinauf? Ich? Nein, ich bleibe hier. Dann gehe ich. Ich denke, sie schläft. Umso besser. Ich bin auch müde. Im Abendstudio auf NDR 3 hörten Sie das Hörspiel Maxine von Wolfgang Hildesheimer. Es sprachen Horst Frank, Juana Maria Gorwin, Wolfgang Wahl und Günter Jerschke. Toningenieur Erich Matthias, Technik Gisela Gröning und Rosemarie Hans, Regie Fritz Schröder-Jahn.